Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 40. Adams Rede über seinen Fall. Erster Teil. 14. September 1840. Und als Adam solches vernommen hatte von Seth, Enos und dem überfrommen Henoch, da war er hoch erfreut, da er sah, wie weit meine Liebe über die Liebe aller Menschen erhaben ist, und wunderte sich nicht wenig, da er dadurch gewahr wurde, dass meine Liebe sogar in die Tiefen des Fluches gesenkt hatte zu der glatten Schlangenbrut, und sprach darüber durch und durch gerührt folgende kurze Rede, welche Rede hernach noch lange berühmt war und sich erhielt bis zur Sündflut, wurde aber jedoch nicht aufgezeichnet, sondern pflanzte sich nur von Munde zu Munde fort. Diese Rede aber also lautete: O meine Kinder, öffnet weit eure Augen und fasset die weit gedehnten Fluren der Erde, die jetzt, soweit eure Blicke reichen, schon fast überall mit meinen gesegneten Kindern besät ist. Blicket auch hinab in die Tiefe und übersehet all die dunklen, weit gedehnten Tiefen, und sehet hin gegen Morgen jenen überhohen, stets brennenden Berg. Fasset die ganze Erde, so ihr es vermöget, und sehet mich, den ersten Menschen dieser Erde. Ja, was sage ich, sehet mich als den sein sollenden Ersten, der aller Kreatur im Geiste als Kreatur voranging und war leuchtend mehr denn der Sonnenmitte und wollte sein größer denn Gott. Und Gott zeigte mir die Macht seiner Herrlichkeit, und ich ward verdammt und wurde geworfen in die unendlichen Tiefen des göttlichen Zornmeeres und wurde da von einem Grimme in den anderen durch unendliche Tiefen geschleudert. Ja, es mochten da wohl Ewigkeiten um Ewigkeiten verronnen sein. Allein es war dessen ungeachtet in der weiten Unermesslichkeit kein Plätzchen mehr zu finden, da ich in dieser großen Nichtigkeit hätte irgendeinen Ruhepunkt finden können. Und als ich so von einer Unendlichkeit zu anderen fiel und immer fort und fort fiel, ewig, ewig und immer ewig, da fing ich an zu gewahren die Größe und endlich und ewig fortdauernde Macht Gottes, und mir wurde klar mein eitles Bestreben. Doch aber dachte ich mir, was nützt dir diese Einsicht nun? Ich bin nun zu entfernt von Gott, und er kann unmöglich irgendetwas mehr von mir wissen, denn in dieser endlosen Nichtigkeit herrscht nichts als ewige Vergessenheit Gottes. Ewig bin ich gefallen von Grimm zu Grimm, allwo endlose Feuerfluten beständig an meine Stirn schlugen und breitete Flammenzungen an meinen Eingeweiden leckten und mich brannten mehr denn weiß glühende Erzplatten. Nun aber bin ich selbst unter diese Grimmströme Ewigkeiten tief gesunken. Wo ist nun der erzürnte Gott und wo bin ich? Da ist alles taube unendliche Nacht. Und seht, als solche Reuegedanken in mir sich durchtauschten, da bemerkte ich denn auf einmal ein mir ähnliches Wesen aus den ewigen Höhen mir nachschweben. Das Wesen erreichte mich in Blitzesschnelle, erfasste mich mit gewaltiger Hand und blickte mich sanft lächelnd an und sprach: Luzifer, du armer gefallener Geist, kennst du mich? Und ich sprach: Wie sollte ich dich kennen in dieser wesenleeren, finsteren Nichtigkeit? Kannst du mich aber vernichten und machen gleich dem, das nie war, nicht ist und nie mehr sein wird, so tue es, und ich will dir im Voraus danken, damit du nach meiner Vernichtung nicht unbedankt von dieser wesenlosen Stelle zurückkehren mögest zu deinen mir unbekannten Höhen. Und hört, was das Wesen sprach. Höre, nicht vernichten will ich dich, sondern erhalten und zurückführen auf fremden Wegen dahin, von wo du voll sündiger Hoffart ausgegangen bist. Und ich sagte, tue, was du kannst, aber bedenke die Größe des Zornes Gottes, denn ich war groß und bin zunichte geworden. Daher bedenke, und wärest du irgend noch größer, denn ich entstanden, dass Gott ewig und unendlich und voll flammenden Zorngrimmes ist. Und das Wesen erwiderte, hast du denn nie auch die Liebe in Gott gemessen? Siehe, sind auch die Zornfluten groß, so reicht aber doch seine Liebe noch dahin, wo die tiefsten Ströme des Grimmes ewig versiegt sind unter den endlosen Rändern der Unendlichkeit, wo eine zweite Unendlichkeit ihren Anfang nimmt. Und ich erwiderte darauf, siehe, als ich noch war ein Fürst alles Lichtes, da wurde mir gezeigt ein mattes Flämmchen. Dieses hätte ich sollen anbeten, denn es wäre die ewige Liebe Gottes. Dieses konnte ich nicht glauben in meinem Strahlenglanze und sah mich weit erhaben über das matte Flämmchen. Und siehe, da ergriff mich der Grimm meiner Lichthöhe. Ich entzündete mich noch mehr und wollte vernichten mit meinem Lichte das Flämmchen gänzlich. Allein da erfasste mich der göttliche Zorn und ich wurde geschleudert hierher in diese ewige finstere Leere, welche ich erst nach Ewigkeiten erreicht habe. Und seht, da sah ich auf einmal das Flämmchen über dem Haupte dieses Wesens schweben und das Wesen aber sprach wieder zu mir, Luzifer, erkennst du mich jetzt? Und ich antwortete, ja, Herr, ich erkenne dich. Du bist Gottes Liebe und reichst weiter als seine unendliche Zornflut. Sieh mich an in deiner Gnade und schaffe mir ein festes Plätzchen, damit ich Ruhe finden möchte in dieser ewigen Leere. Und seht, da rollte eine Träne aus dem hellen Auge der ewigen Liebe hinab in die finsteren Räume der Ewigkeit und war zum großen Gewässer. Und die Liebe hauchte über den großen Gewässern in der Tiefe und die Wasser teilten sich und da wurden die Tropfen zahllose in den Gewässern, aus den Gewässern. Und das Flämmchen über dem Haupte der ewigen Liebe dehnte sich aus im Augenblick und entzündete die Tröpfchen zu zahllosen großen Sonnen. Die Sonnen aber sprühten in der Wärme der ewigen Liebe Erden und diese ihre Monde. Und seht, aus der Mitte der Tränen Gottes schwamm diese Erde zu mir herauf und die Liebe segnete und hauchte sie an. Und die Erde blühte wie ein Garten und war glatt, schön und eben, aber es war noch kein lebendes Wesen daselbst zu gewahren. Allein die Liebe blickte die Erde an, und es wimmelte auf derselben wie in den Meeren und anderen Gewässern, auf den festen wie in der regen Luft von Leben aller Art. Seht, das sah ich alles und bin mir jetzt dessen voll bewusst durch die besondere Gnade des Herrn. Als aber nun die Erde so bestellt war nach dem Willen der Liebe Gottes nach und nach der ewigen Ordnung gemäß, da richtete die Liebe ihre Augen in die Höhe Gottes und sprach, lasset ihr heiligen Mächte des Vaters uns den Menschen machen und ihm geben eine lebendige Seele, damit das, was gefallen ist, einen Ruhepunkt finde und sich demütige vor dir und mir und aller Macht unserer Heiligkeit. Da donnerte es aus den feuererfüllten ewigen Räumen, und der Donner war die Stimme Gottes, und diese Stimme verstand nur die Liebe, und sie formte daraus aus feinem Leben. Seht her, diese Füße, die mich schon über 900 Jahre tragen, die Hände und, kurz, so wie ich vor euch stehe, so formte mich die ewige Liebe. Und bald stand ich da, aber noch war ich tot und keine Regung noch Bewegung an mir zu gewahren. Da neigte sich die ewige Liebe über diese tote Form und blies ihr durch die Nüstern mit dem lebendigen Odem eine lebendige Seele in die Eingeweide. Und seht, da wurde lebendig, wie jetzt ich, der erste Mensch der weiten Erde, und sah an die große Schöpfung und hatte keine Freude an mir und ward müde meines wundervollen Daseins und konnte nicht begreifen, wie, wann und was und warum und woher ich gekommen bin. Denn meine lebendig beseelte Form konnte nicht sehen die schaffende ewige Liebe. Und seht, da ließ die ewige Liebe die Form umsinken in den ersten Schlaf und sprach zu mir: Siehe deine Ruhestätte, ziehe ein ins Herz dieser lebendigen Wohnung, denn für dich habe ich sie wohl bereitet. In ihr wirst du finden eine wohlbesetzte Tafel, auf welcher der Wille Gottes mit großen Feuerzügen gezeichnet sein wird. Daran sollst du dich kehren und dir nehmen deinen Willen und dafür aufnehmen den Willen Gottes. Siehe, das ist der fremde Weg, auf dem ich dich zurückführen will. Schaue nie nach dir, sondern stets nach der Tafel Gottes. Dann wirst du leben mit mir ewig und herrschen von einem Throne über die Unendlichkeit. Aber wehe dir, so du noch einmal fällst, dann wird die Liebe dir sogar zum Fluche werden, und ich werde dem Menschen einen anderen Geist geben, der zunächst von mir ausgehen wird. Du aber wirst dann von neuem diesen Standpunkt verlassen müssen auf Ewigkeiten der Ewigkeiten, und es wird dir nimmer eine Zeit gegeben, denn die des ewigen Feuers im Zorne Gottes und im Fluche der Liebe. Daher bedenke, was das heißt. Der Zorn Gottes kann gemildert werden, wenn die Liebe ins Mittel tritt. Wenn aber die Liebe selbst wieder dich fluchend wird, wer dann wird dich wohl schützen gegen den ewigen Grimm der Gottheit? Und welches wird dann das Mittel zwischen dem Zorne Gottes und dir sein? Ich sage dir, kein anderes als das Gericht und die Verdammnis. Denn du bist ein Werk Gottes aus mir. Wo aber ist das Wesen, welches Gottes Herrlichkeit anrühren möchte? Denn entweder soll werden ein Werk nach dem Willen der freien Macht der ewigen Heiligkeit Gottes, denn darum war dir ein freier Wille gegeben, dass du den Willen der ewigen Macht Gottes in dir erkennen möchtest. Willst du das aber nicht, so ist an dir nichts gelegen, und du sollst dann erkennen die unendliche Macht Gottes, wenn sie dich bannen wird in die ewige, brennende Nichtigkeit. Die Fortsetzung folgt demnächst.